Drei Mädels, jung und froh, Mut, die Lore und die Lene und die Lise. Die waren den Soldaten gut und dachten nur an sie spät und früh. Und kam mit hellen Schicklern das Land heranmarschiert. Ja, ja, das ging der Lore nach, da ist sie mit spaziert. Ja, ja, und fort gleichen Schritt und tritt dann sie das Lied der Pumpe mit im Schritt. Und so rund die Lene und die Lise, das sind drei bunte Blümelein, die grünen nicht im Wald und auf der Wiese und blühen doch so fein. Sie grünen nicht am Heidepark, nicht in der Bergeklucht. Ja, ja, sie blühen an deiner Brust, Kamerad, du Lande, zur See und in der Luft. Sie blühen an deiner Brust, Kamerad, zu Lande, zur See und in der Luft. Gut, die Liese schwärmte mehr für unsere Flieger. Nach oben streben sie ja gut, zur Sonne hoch empor mit Motor. Und in der Feldzug jetzt vorbei, erglühen sie allesamt. Da folgt der süße Lohn, der freut vor nächsten Standesamt. Ja, ja, und stillgestanden heißt es dann, zum Marsch ins Glück, nur tretet an, ja, tretet die Lore und die Lene und die Lise, das sind drei bunte Blümelein, die grünen nicht im Wald und auf der Wiese und blühen doch so fein. Sie blühen nicht am Heidepark, nicht in der Berge. Sie blühen an deiner Brust, Kamerad, zu Lande, zur See und in der Luft. Sie blühen an deiner Brust, Kamerad.